الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Wir machen weiter, bi'izni ta'ala, mit der Erklärung von dem Handelsbuch von Subul al-Salam, die Erklärung von Bulugh al-Maram. Und wir sind bei Kapitel 10, bei Kapitel 19, bei Hadith 800. باب اللقطة. وقال الخليل: القاف ساكنة لا غير، يعني اللقطة، ولكن الصحيح اللقطة. واللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. وكثيرا ما تطلق على حيوان، أما الحيوان فيقال له ضالة، يعني الحيوان يقال ضالة، أما غير الحيوان يقال الأمر الذي ضاع، الضائع يعني، اللي هو ملك الغير وضاع، أو يقال لقطة. ومن هنا أتت كلمة اللقيط كذلك، اللي هو الولد الذي لا يعرف أباه وأمه. فعن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بتمرة في الطريق، فقال: لولا إني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. هذا الحديث دل على جواز أخذ الشيء اليسير الذي لا قيمة له، وأن الآخذ يملكه بمجرد الأخذ، ولو كان مالكه معروفا. وقيل أنه لا يجوز إلا إذا جهل مالكه. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم تركها، يعني ما أكلها. فانتبهوا، هل هذا يعني أن أنها وما أخذها، أم أنه تركها ولم يأكلها ولكن صامها؟ لأن الإمام لابد له من صون ملك الغيب. فالحديث فيه الحث على، طبعا هنا الحديث فيه مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل صدقة، لولا أنها من الصدقة. وفيه كذلك الحث، بارك الله فيكم، على ترك الأمر المشكوك فيه، أشك في شيء يتركه أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. فإذا الحديث هنا هل هو حول الأكل أو الأخذ؟ الأكل وليس الأخذ. طبعا ما وجه إيراد الحديث هنا، ما وجه إيراد الحديث هنا في باب اللقطة؟ الإيراد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شيئا وما أكله، وفيه دليل على أن الشيء إذا كان شيء، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة مثلا أن يأخذوا العصا. واحد مر في الشارع وشاف عصا، أو مثلا مريت الشارع وشفت برتقالة وشفت تفاحة، هذا ما في شيء. أو مثلا الآن شفت يورو، 2 يورو، 5، هذا ما في شيء. لأنه شيء يسير. أما إذا الإنسان وجد أكثر من ذلك فهذا له أحكام أخرى، والله تعالى أعلم وأعلم. كابيتل 19، باب اللقطة. اللقطة بارك الله فيكم bedeutet etwas was man verloren hat, etwas was den anderen gehört und die anderen haben das verloren und du hast das gefunden. Das wird Pfund. Pfund überhaupt nicht mit P sondern mit F, Pfund, Pfundsachen. Das heißt, du bist auf der Straße und du hast etwas gefunden. Was sollst du damit tun? Und was hat das in unserer Religion von Urteilen? Al-Luqata, das wird Fund, sagt man normalerweise für Sachen, die nicht Tiere sind. Bei Tieren sagt man Dalla. Dalla, das wird verlorenes Tier. Sprich auf Deutsch gibt es nicht dafür so extra Wort wie im Arabischen, aber Al-Luqata ist ein Fund. Hadith 875, Anas radhiyallahu anhu sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kam an ein Dattelstück auf der Straße vorbei und der Prophet sagte, hätte ich keine Angst gehabt, dass dieses Dattelstück von der Almosen ist, hätte ich das gegessen. Das war Al-Bukhari und Muslim. Wir wissen, dass unser Prophet Muhammad s.a.w. und seine Familie von den Almosen, von Sadaqa, von Spenden nicht essen dürfen und nicht nehmen dürfen. Und deshalb sagte der Prophet Muhammad s.a.w. hier, wäre dieses Dattelstück nicht, hätte ich die Angst, die Sorge nicht gehabt, dass dies von As-Sadaqa wäre, dann hätte ich das gegessen. Das heißt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat das nicht gegessen, dieses Dattelstück, obwohl er das gefunden hat. Und hier heißt, wenn du etwas findest, was keinen großen Wert hat, zum Beispiel du sagst, du findest heute ein Stück oder ein Euro oder zwei Euro, oder zum Beispiel du findest etwas, was nicht so großen Wert hat, was die Leute sagen, ach egal, dann hier kannst du das nehmen. Du brauchst auch nicht unbedingt jetzt wie bei den anderen Funden das zu machen. Aber wenn das ein großer Fund ist, dann gibt es andere Regeln, die wir, barakallahu fikum, lernen werden, inshallah. Dazu gibt es eine Sache. Hier im Hadith steht, der Prophet hat gesagt, ich habe das nicht gegessen, weil ich Angst habe, dass dies von As-Sadaqa ist. Aber da sagt man, der Imam, der Führer, muss natürlich das Vermögen von den anderen schützen. Der Prophet hat das hier so gelassen? Nein. Der Prophet hat gesagt, ich esse das nicht. Aber das heißt nicht, dass er das gelassen hat. Und deshalb müssen wir immer bitte detailliert die Hadithe verstehen und konkret verstehen. Das geht darum, der Prophet hat das nicht gegessen. Das geht nicht darum, dass der Prophet das nicht genommen hat. Und er kann das nehmen und dann jemandem geben. Aber allgemein, aus dieser Überlieferung lernen wir drei bestimmte oder Hauptsachen. Erstmal, der Prophet, seine Familie dürfen nicht von Sadaqa essen. Zweitens, wenn man Fundsachen gefunden hat, die nicht so wert sind, dann kann man die nehmen. Und drittens, der Führer der Muslime natürlich schützt das Vermögen von den anderen. Wallahu ta'ala ala wa'ala. وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة أو اللقطة. شوف اللقطة أو اللقطة. فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. زيد ابن خالد الجهني هو أبو طلحة أو أبو عبد الرحمن. زيد بن خالد نزل الكوفة ومات بها سنة 78 وهو ابن 85 سنة. قال جاء رجل إلى النبي. عدم معرفة الرجل ما يهم، لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. فسأله عن اللقاطة، أي عن حكمها شرعا، إذا وجدت شيء ماذا أفعل؟ قال له اعرف عفاصها. العفاص هو الوعاء، يعني بماذا موجودة كانت، أو خرقتها في رواية، يعني الخرقة اللي موجودة فيها. وهو الوكاء هو الربط الذي يكون إذا في كيس المربوط أو الخرقة الذي يربط بها. ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة، يعني سنة كاملة تقول للناس أنك وجدت شيئا. ما تروح تقول لهم وجدت مثلا كيس أحمر وكهو أزرق وفيه كذا، سيأتي كل واحد يقول هذا لي. إنما تقول أنا وجدت شيء، فمن أضاعه فليأتي، وجدت كيسا، من أضاعه فليأتي. فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني تصبح لك، تصرف بها. وخاصة إذا كانت هذه المسألة أو هذا الذي وجدته، هذا الذي وجدته يعني قد يتلف إن ترك، قد يتلف إن ترك. قالوا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قلنا الضالة تقال على الحيوان. قال لك أو لأخيك أو للذئب، يعني ليالي صاحبها، أو أنت تأخذها أو يأتي الذئب ويأكلها. قال فضالة الإبل. قالوا ما لك وما لها، عندها سقاها ترد الماء وتشرب من الماء، وحذاءها أي خفها. وبارك الله فيكم، اختلف أهل العلم في مسألة هل الترك أفضل أم الالتقاط أفضل، لقوله ضالة المؤمن حرق النار، لأنه ليجب أن يضمن الذي يجده وهو عليه، وإن أتى أحد الناس فيما بعد فعليه أن يعطي، عليه أن يعطي ذلك. فذاك بارك الله فيكم إذا وجد شيئا التقطه، التقطه وعرفه وانتفع به، خاصة إذا كان يتلف. فعن سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب قال أصبت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإذا جاء صاحبها ولا فاستمتع بها، فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال عليكم السلام. قال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغيره ولا يكتم، فإذا جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. يعني أنت بعد ما تعرفها، بعد ما تعرفها وكل الناس هذه التي عندي، فإذا أتى ربها، إذا أتى ربها أعطيها، يعني صاحبها ربها هنا صاحبها أرجعته، أما إذا لم يأتي فتستغلها أنت. وعنه كذلك قال، قال من، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زيد بن خالد من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، فوصفه بالضال لأنه آوى شيء من الغنم أو من الإبل ولم يعرفه. فإذا وجد شيئا كما ذكرنا بارك الله فيكم عليه أن يأخذه، واختلف أهل العلم في ذلك. فالأحناف والشافعية يرون الأفضل الالتقاط، أما أحمد ومالك يقول الترك أفضل، ولكن يا أخوة الترك الأفضل إذا ما كان يستطيع أن يفعل شيء وما كان يستطيع، وإذا ما كانت تتلف مثل ضالة الإبل. أما إذا كان شيء يتلف أو شيء ما يستطيع يحمي نفسه فالتقاطه أفضل أعلى وأعلى. وإذا جاء صاحبها وإذا جاء صاحبه عليه أن يعرفها، فإذا ما عرفها ما تعطيه حتى ما يأتي أحد ويأخذها. ويتصرف بها لقوله صلى الله عليه وسلم فشأنك بها، تصرف بها أنت. ثم عرفها سنة، فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك، يعني هي أمانة عندك إلى أن يأتي صاحبها. ولو أتى فيما بعد، ولو أتى بعد السنة ترجعها إلى صاحبها. أما ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يا أما تأخذها أنت يا أما أخذها ترجع لصاحبها أو للذئب يأكلها. أما ضالة الإبل فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تلتقط، بل تترك ترعى الشجر وترد المياه حتى يأتي صاحبها. لماذا؟ لأنها تستطيع أن تحمي نفسها، أما إذا ما تستطيع تحمي نفسها فهذا يا أخوة يعني ما تستطيع تحمي نفسها تأخذها. بارك الله فيكم. زيد بن خالد الجهني erzählte ein Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fragte ihn nach Fund, nach Fundsache. Der Prophet sagte, du musst den Behälter oder Beutel von diesem Fund kennen und was man benutzt, um das zu binden. Das ist die Bindung und Behälter oder Beutel oder vielleicht Stoff, was der Fund drin ist. Und dann sollst du bekannt geben, dass du das was gefunden hast, ein Jahr. Wenn dann der Eigentümer oder Besitzer kommt, dann gibst du ihm zurück. Sonst, das gehört dir. Dann sagte der Mann, und was ist mit den Schafen? Was ist mit einem verlorenen Schaf? Ziegen, Schafe und so was. Das ist alles, was zu Schaf gehört. Der Prophet sagte, das gehört dir oder deinem Bruder oder Wolf, dem Wolf. Dann sagte der Mann, und was ist mit den Kamelen? Der Prophet sagte, was willst du mit Kamelen? Das kann trinken, das hat sie, also die Kamele haben was zu trinken und haben ihre Hufe. Das kann zum Wasser kommen und von Bäumen essen, bis der Besitzer oder Eigentümer das findet. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Zayd ibn Khalid al-Juhani, der heißt Abu Talha oder Abu Abdurrahman, der ist in Kufa am Ende gestorben mit 84 Jahren. Und er hat uns diese Überlieferung erzählt. رضوان الله عليه, dass man sagt, ein Mann kam zum Propheten, es ist nicht wichtig auch zu wissen, wer der Mann war, weil alle Sahaba vertrauenswürdig sind. Er sagte ihm, o Prophet, wenn ich etwas finde, wenn ich etwas finde, was, jemand hat was verloren und ich finde das, was soll ich damit machen? Der ihm sagt, du nimmst das und du gibst das bekannt, dass du etwas gefunden hast. Aber du musst richtig das beschreiben können. Angenommen jetzt, ich gebe Beispiel, damit ihr versteht. Du findest, du bist auf der Straße, dann findest du eine Tasche. Eine Tasche. Und in dieser Tasche gibt es einen Beutel und in diesem Beutel gibt es Gold. Und Gold, das wird viel Gold. Du musst wissen, wo dieses Gold war in dieser Tasche, wie sah der Beutel, wie sah der Beutel aus, in dem das Gold war. Und zum Beispiel, es gab eine Binde oder Bindung von diesem Beutel. Dann musst du das dir merken. Der Prophet sagte ihm, du musst dir merken, die Bindung und auch den Behälter oder Beutel oder eventuell, wenn das im Stoff war. Und du gibst das bekannt, dass du etwas gefunden hast, ein Jahr lang. Und pass auf bitte, ein Jahr lang gibst du das bekannt, das heißt nicht zum Beispiel, du sagst den Leuten, Leute, ich habe 200 Gramm Gold gefunden, die waren in einem roten Beutel, mit die Bindung war schwarz und das war in blaue Tasche. Bist du verrückt? Dann kommt jeder zu dir und der wird sagen, das ist mein. Du sagst nur, ich habe Gold gefunden. Nur. Dann kommt eine Person, sagt dir, zum Beispiel, ja, ich habe Gold verloren. Das war in einer roten Tasche mit einer schwarzen Bindung, in einer zum Beispiel Beutel, blauen Beutel und sowas. Und er sagt dir, das Gold sieht so und so und so aus, dann gibst du ihn. Wenn du niemanden findest, sagte ihm der Prophet Muhammad sallam, wenn niemand findest, dann kannst du das behalten. Und hier die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten. Manche sagen, lieber verlässt du das. Weil wenn du das nimmst und du kannst das nicht bewahren und dann passiert etwas mit diesem Vermögen und dann kommt der Eigentümer später, dann musst du ihm das ersetzen. Deshalb sagen sie lieber, lassen. Und das sagt Ahmed und Malik. Abu Hanifa und Shafi'i sagen was anderes. Sagen doch, du nimmst das. Weil du nicht weißt, wenn du das verlässt, dann vielleicht kommt jemand, der nimmt das oder das geht verloren. Und deshalb, du nimmst das, du gibst bekannt, dass du was gefunden hast, bis die Person das findet. Aber es gibt ein Hadith. Und zwar, wenn du etwas, wenn du einen Fund, Sache gefunden hast und du, das ist wie, als ob du dich verbrennst. Das heißt, wenn du das nicht richtig bewahren kannst. Aber dies, Barakallahu fikum, heißt, wenn du selber sozusagen das vernachlässigt hast. Aber wenn du das nicht gemacht hast, dann kein Problem. Und eigentlich, man sollte das nehmen, weil wenn du das lässt, dann könnte das auch verloren gehen und keiner findet das. Und das ist nicht gut. Besser ist zu nehmen. Dann sagte die Person, o Prophet, übrigens aufpassen, zum Beispiel, du hast etwas gefunden. Und es gibt zwar verschiedene Arten von Fundsachen. Es gibt Arten von Fundsachen, die können kaputt gehen, wenn das draußen lässt. Dann hier musst du mitnehmen, damit das nicht kaputt geht. Es gibt andere, die haben nicht so großen Wert, haben wir gesagt, das ist kein Problem, wie Dattelstück und sowas. Es gibt dann andere, die können auch draußen bleiben. Die sind so groß, du kannst es nicht transportieren. Dann, wenn du das lässt und später sagst du zum Beispiel dem Staat und sowas, dann ist es in Ordnung. Jetzt, wenn du aber etwas findest, was lebewesenmäßig ist, wie zum Beispiel Schaf oder Ziege, was sollst du tun? Der Sahabi fragte, was ist mit einem Schaf? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, nimm das. Das ist entweder für dich, oder das ist entweder für dich, für deinen Bruder oder für den Wolf. Ein Schaf wenn das draußen bleibt und da kommt der Wolf in der Wüste, kommt der Wolf, dann wird das Schaf fressen. Deshalb lieber nimmst du das. Nicht, dass der Wolf das frisst. Oder der Eigentümer kommt und der nimmt sein Schaf. Und du wartest, bis der Eigentümer kommt. Du sagst ihm, was ist mit dem Kamel? Der sagte, was willst du mit dem Kamel? Ein Kamel kann sich selber schützen und kann selber Wasser trinken, kann selber auch von den Bäumen fressen. Das ist anders als ein kleines Schaf oder Schaf. Kann sich selber nicht schützen. Und der Prophet sagte auch von Zayd ibn Khalid gleich, wer ein Tier, was verloren ist, behält, ohne bekannt zu geben, ist irre gegangen. Ist irre gegangen, ist abgeirrt. Da muss man aufpassen. Deshalb, wenn man etwas findet, da sollte man das geben, weil der Prophet Muhammad sallam sagte, wenn du etwas findest, dann ist das bei dir anvertraut. Bis der Eigentümer oder dein Bruder kommt und das wegnimmt. Und du sollst ein Jahr das bekannt geben. Und noch dazu, Barakallahu fikum, das kommt natürlich, ein Sahabi hat einen Stoff und in diesem Stoff gab 100 Dinar, 100 goldene Münzen. Dann kam er zum Propheten, der hat ihm gesagt, ich habe das gefunden, der hat ihm gesagt, gib bekannt ein Jahr. Er hat das gemacht, dann kam das nächste Jahr, 3 Jahre lang, kam er zum Propheten. Dann Prophet Muhammad sallam sagte ihm, merke dir den Stoff und die Bindung und wie viel das waren. Und wenn der Eigentümer kommt oder der Besitzer kommt, dann gibst du ihm, sonst kannst du das benutzen, für dich selber benutzen. Und deshalb, wenn man etwas gefunden hat, dann sollte man vertrauenswürdigen Leuten Bescheid sagen, dass er was gefunden hat. Und er darf nicht was ändern. Und er darf nicht verbergen, dass er was gefunden hat. Und wenn der Eigentümer kommt, dann sollte man ihm das zurückgeben. So ist das in unserem Video. Wallahu ta'ala ala. وعن عياض ابن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتب ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حزيمة وابن الجارود وابن حبان. إذن هذا هو بارك الله فيكم بالنسبة لي قلنا وجد شيء فليأتي مر معنا الحديث ما احتاج نشرح مرة أخرى. بارك الله فيكم أخت هندت زيبن زبسك عياد أو عياد ابن حمار erzählte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer eine Fundsache gefunden hat, sollte 2 Zeugen nehmen. Und der sollte von 2 Zeugen das bestätigen lassen, dass er was gefunden hat. Und der sollte den Behälter oder Beutel sich merken und auch die Bindung. Und er darf das nicht verbergen und er darf das nicht verstecken. Der darf das nicht verbergen und nicht verstecken an Qutta. Al-Bab al-Bindi Sakru. Der darf nicht verbergen und nicht verstecken. Und wenn der Eigentümer kommt oder Besitzer kommt, der soll ihm das zurückgeben. Sonst, das ist das Vermögen Allahs. Allah gibt, wem er will. Das bedeutet, wenn du das gemacht hast, zum Beispiel, du hast angenommen 1000 Euro gefunden. Sagst, ich hab Geld, Summe gefunden. Und nach einem Jahr, es war, nur keiner kommt. Du kannst das benutzen. Du kannst das benutzen, bis der Eigentümer kommt. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Das haben wir schon erklärt, diese Überlieferung. Da brauchen wir nicht nochmal zu erklären. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم، أي نهى عن التقاط الرجل ما ضاع للحاج، والمراد ما ضاع في مكة. فاختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال لا يجوز أبدا أن تأخذها إلا إذا كنت من أهل الحرم، ومنهم من قال أنه لا تحل لقطتها إلا لمنشد فيأخذها للتعريف وليس للتملك، وقال جماعة من أهل العلم هي كغيرها من البلاد وإنما تختص مكة بالمبالغة بالتعريف. إذن لا يجوز تملك لقطط الحرم، وإنما إذا أخذها فيجوز أن يعرفها ولا يمتلكها ويتركها في الحرم ما يخرجها معه إن كان ليس من أهل الحرم، من أهل الحرم عفوا، لقوله ولا تلتقط أو ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف بالنسبة لي مكة. بارك الله فيكم، فانتبه في هذا يا رعاك الله. عبد الرحمن ابن عثمان التيمي اتسيلت بس البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم فبوتن هاد بس ان بيلغا فود زخن نمت دسس باي مسلم يبليف بس هايز. بارك الله فيكم، wenn jemand in Mekka ist und der ist der Pilger eigentlich, und diese Person verliert etwas oder findet etwas, die Fundsachen in Mekka sollten nicht genommen werden, außer dass die Person meint, der wird das bekannt geben. Also du bist in Mekka, du findest etwas, dann lässt du. Bei manchen Gelehrten sagen, der darf nicht nehmen, solange du nicht von den Leuten von Mekka bist. Du lebst nicht in Mekka, was von außerhalb. Andere sagen, du kannst das nehmen und du gibst das bekannt, dass du was gefunden hast, aber du darfst das nicht mitnehmen nach Hause. Drittens, manche Gelehrten sagen, ja, man kann das nehmen und bekannt geben, aber die Bekanntgebung sollte effektiver sein als in anderen Ländern, aber man sollte nicht das behalten für sich selbst. Und es gibt eine klare Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallam sagte, in Mekka, man darf nicht die Bäume fällen, man darf keine Waffen tragen und auch man darf keine Fundsachen von Mekka nehmen, außer eine Person, der nimmt das, damit er das bekannt gibt. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. وعن المقدام ابن معدي يكرب أو يك معدي كرب أو ساجنجي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. أي مال المعاهد مثل مال المسلم، فإذا كان في بلد غالب أهله من أهل الذمة أو من المعاهدين فما يأخذها إلا ما يأخذها إلا يستغني عنها صاحبها، يعني أن تكون شيء ما له قيمة. والله تعالى أعلم. فائدة، قال المؤلف هنا فائدة، قال النووي: اختلف العلماء في من مر ببستان أو زرع أو ماشية، فقال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة، فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور. وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء. وقال أحمد: إذا لم يكن للبستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتاج إلى ذلك، وفي الأخرى إذا احتاج، ولا ضمان عليه في الحالتين. وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث. قال البيهقي: يعني حديث ابن عمر مرفوعا: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنه. أخرجه الترمذي واستغربه. قال البيهقي: لم يصح، وجاء من أوجه أخرى غير قوية. قال رحمه الله: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وفي المسألة خلاف. إذا احتاج الإنسان، دخل مثلا بستان وما له حدود، ما له شيء، واحتاج أن يأكل شيء يا أخوة ما له قيمة كثيرة، فلا بأس أن يأكل إذا احتاج، إذا كان جائع، ولكن لا يبالغ في هذا الأمر. بارك الله فيكم. حديث أخطندة نونو زبسي عن المقدام ابن معدي كرب، عن المقدام ابن معدي كرب اتصلت دستيقزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكت فالي es ist verboten das Essen vom Fleisch eines Tieres, was ein Eckzahn hat. Tiere, die Eckzähne haben. Von Essibah, das wird von Raubtieren eigentlich hier. Und ein häusliches Esel. Das wird nicht wild. Nicht Wildesel, sondern Esel, was die Leute in Häusern benutzen. Und es ist verboten auch, dass man Fundsache von dem Vermögen eines Vertragspartners, der nicht Muslim ist, außer dass der Besitzer das nicht braucht. Das bedeutet, das gilt auch für einen Vertrag, Christ oder Jude, das gleiche bezüglich sein Vermögen wie für einen Muslim, wenn man etwas findet. Das heißt, du bist zum Beispiel in einem Gebiet, die haben einen Vertrag mit Muslimen und du lebst dort und du findest etwas. Dann, wenn du das nimmst, auch machst du das Gleiche. Ich habe gefunden und so weiter, damit er das sein Geld nimmt. Das heißt, du kannst das nicht mitnehmen. Das ist der Sinn in diesem Sinne. Was ist Barakallahu Fikum, wenn man zum Beispiel vorbei an ein Gartenstück oder vorbei an ein Land kommt und es gibt keine Grenze oder kein, sage ich, Zaun für dieses Land, und man findet zum Beispiel Früchte, darf man davon nehmen, darf man nicht? Die Gelehrten des Islam haben auch darüber gesprochen. Und zwar, wenn du brauchst und es gibt keinen Zaun, dann kannst du etwas nehmen und essen. Es ist kein Problem bei manchen. Bei den anderen, nein, du darfst nicht, weil das nicht dein Vermögen ist. Und wenn du weißt, das gehört jemandem, dann musst du ihm das zahlen, sozusagen. Hat der Prophet das auch? Ja, ja. Aber es gibt, Barakallahu Fikum, ein Hadith von unserem Propheten. Wenn jemand an ein Gartenstück kommt und er nimmt davon, wenn er das braucht, dann kann er das machen, aber der darf nicht übertreiben. Auch wenn das Garten Zaun hat? Zaun nicht mehr, nein. Wir sagen, wenn das keinen Zaun hat, das wird das frei gelassen. Aber wenn das Zaun hat und so weiter, wenn du unbedingt brauchst, weil du Hunger hast und du wirst verhungern, dann kein Problem. Aber besser ist, dass man auch dem Besitzer sagt, ich habe zum Beispiel hier, oder darf ich was essen oder darf ich was nehmen. Und ich denke, jetzt überall auf der ganzen Welt, wenn du sagst, ich möchte einen Apfel nehmen oder zwei Orangen, ich denke, jeder wird dir geben, auch in Deutschland. Ja. Doch, doch. Ja, wo wir jetzt stehen. Doch, doch. Das ist was anderes. Hier, das ist was anderes. Das war wegen unsere Leute haben übertrieben. Und die sind immer überzaunt. Und so. Aber früher, die haben kein einziges Wort gesagt. Sondern die waren hier Leute, die geben mir selber Beutel da. Allah, ein paar Mal, der gibt mir ein Eimer, der sagt, das ist für dich. Ja, die geben eigentlich. Ja. Aber wenn man übertreibt, dann haben sie recht. Meine, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, ja, dass du etwas nimmst, aber dass du nicht gierig wirst. Du nimmst das nicht, du machst das nicht als Handel oder du machst das als, so sage ich jetzt, du musst unbedingt was essen, dann könntest du was nehmen. Aber nicht jetzt zwei Kisten holen. Das ist der Unterschied. Und deshalb, barakallahu fikum, aufpassen. Ich meine, für solche Sachen, die nicht großen Wert haben, ist es kein Problem. Auf jeden Fall, da muss man auch sehen, schaut mal unsere Gelehrten, subhanallah, wie sie vertrauenswürdig sind. Dass sie alles diskutiert haben, damit sie uns unsere Religion beibringen. Al-Shafi'i sagte, wenn diese Überlieferung authentisch ist, dann sage ich auch. Der hat gesagt, wenn du etwas nimmst, dann musst du zahlen oder da musst du ersetzen. Aber der sagt, wenn diese Überlieferung dann stimmt und authentisch ist, dann ist das meine Ansicht und das ist authentisch. Das ist bei At-Tirmidhi. Allahu ta'ala ala ala. So soll man aufpassen, das Geld von den anderen, barakallahu fikum, ist natürlich, das muss geschützt werden. Bei einem Apfelbaum im Park oder so, dass keiner bestimmte Person hört, da kann man jetzt eine Tüte voll machen oder wie? Und nur für den Bedarf, ein Stück, wenn man dann hat. Du kannst auch Kisten davon machen. Wenn das verlassen ist, dass keiner nimmt davon. Hier siehst du ja auf den Straßen, die Äpfelbäume, die bleiben und keiner nimmt davon. Okay. Mal, wenn du nimmst, dann kein Problem. Aber du sollst das nicht als Handel machen. Jeden Tag nimmst du 5-6 Kisten und gehst du zu Flohmarkt. 1 Euro, 1 Euro. Das sollte man nicht machen. Aber allgemein ist kein Problem. Allahu ta'ala alam. Noch dazu, يبقى مسألة واحدة هي اللقيط. تكلمنا عليها. اللقيط يا أبو هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع أو ضال للطريق أو لا يعرف نسبه. يعني إنسان ما يعرف نسبه أو ضال في الشارع أو إلى غير ذلك. يعني الإنسان يتعاون على البر والتقوى فإذا أخذه طبعا في هذا الوقت قد يكون في المناطق اللي فيها زلازل أو مصائب أما في المناطق اللي معروف كل إنسان عنده هوية وصورة وكذا ومعروف أهله هذه فإذا وجد لقيط فيأخذه ويعرف نفس الشيء فإذا أتى من عرف أنه يعني له فيعطى والله تعالى أعلم. Bleibt noch etwas in diesem Kapitel, vielleicht der Autor hat das nicht erwähnt hier, aber ich erwähne das zur Sicherheit, und zwar, wenn man ein Baby oder ein Kind auf der Straße findet, vielleicht hier in Deutschland, das ist schwer, oder in den Ländern heutzutage, das ist schwer, sowas. Aber denk mal zum Beispiel wie heute in Haiti, oder früher in Afghanistan oder in Bosnien, als Krieg war. In diesen Ländern, wo man keine Eltern für die Kinder findet und keine Verwandten. Ja, was macht man mit diesen Kindern, die auf der Straße bleiben? Ja, da könnte man ein Kind nehmen und da sollte man sagen, ich habe dieses Kind genommen. Und wenn eines Tages die Eltern, die Familie von dem Kind natürlich bekannt geworden sind, dann sollte man ihnen ihr Kind geben. Aber dass man das Kind auf der Straße lässt, das geht nicht. Heutzutage natürlich wie in einem Land wie in Deutschland, keiner bleibt auf der Straße. Oder auch in anderen Ländern, auch wenn sie Entwicklungsländern sind, da bleibt keiner auf der Straße. Aber wenn das der Fall ist, dann sollte man das Kind nicht auf der Straße lassen. Allah ta'ala ala wa ala. Moment bitte. Ja. Bitte. Ich meine, es geht jetzt um Kinder. Wenn ich ein Kind gefunden habe und wenn ich das ausgenommen habe mit nach Hause, bin später, wenn er alt geworden ist, kann ich ihn, soll ich denn sagen, dass ich den gefunden habe? Soll ich denn sagen oder nicht? Natürlich, wenn du ein Kind nimmst, sollte ich sagen, du findest ein Kind auf der Straße, du nimmst das und du gehst zur Polizei. Nein, das geht nicht. Heutzutage geht nicht. Nein. Heute gibt es. Früher war das anders. Früher war das Wüste. Früher gab es keine Pässe. Früher gab es keine Passbilder und keine DNA-Analyse. Sollte man auch damals natürlich den Kind sagen, ja, natürlich. Sowieso, auch früher. Man hat gesagt, Leute, ich habe ein Kind auf der Straße. Wem gehört das? Natürlich, die Familie fragt nach ihrem Kind. Aber angenommen, denke mal so, ja, die reisen in der Wüste, Vater und Mutter und Großvater, Großmutter, Onkel, 10, 20 Leute von einer Familie. Und die haben Kinder mit. Und die werden von Banditen angegriffen. Und die Erwachsenen wurden getötet. Und ein Kind oder zwei Kinder werden von diesen Banditen entführt. Und dann hat man diese Banditen angegriffen, die Banditen haben die Kinder verlassen und weg. Ich mache keinen jetzt Film. Es ist kein Film, sondern es gibt sowas. Usama ibn Zayd oder Zayd ibn Haritha, wie kam er nach Mekka? So. Okay, und da passiert sowas. Und ein Kind ist allein. Ja, in der Wüste. Da nennt man das Kind, sonst wird es sterben. Dann nimmt man das Kind und sagt, Leute, ich habe in diesem Gebiet ein Kind gefunden. Wenn man weiß, wem das gehört, dann sollte man mir sagen. Und subhanallah, Zayd ibn Haritha, seine Familie kamen erst, als Zayd erwachsen war. Die haben nach ihm gesucht, die haben ihn gefunden. Und dann kamen sie zum Propheten, sie haben gesagt, wir wollen unser Kind haben. Der wurde verkauft als Sklave. Haben gesagt, wir wollen unser Kind haben. Der Prophet sagt, ja, der ist vor euch. Wenn er mit euch stehen will, dann ist er frei. Ihr könnt ihn nehmen. Der hat gesagt, nein, ich bleibe bei dir. Dann sagte der Prophet Muhammad s.a.w. ab heute, Zayd ibn Haritha heißt nicht mehr Zayd ibn Haritha, der ist mein Sohn geworden, Zayd ibn Muhammad. Deshalb, der hat ihn adoptiert. Und später kam der Koran, dass Adoption verboten ist. Dann ist er Zayd ibn Haritha wieder geworden. Das heißt, der hat seinen echten Namen sozusagen genommen. Wallahu ta'ala. Habe ich noch eine Frage? Nein. Babu al-Fara'id. Babu al-Fara'id. Kapitel 20, barakallahu fikum. Al-Fara'id. Was bedeutet al-Fara'id? Al-Fara'id. Jam'u Farida. Al-Fara'id. جمع فريضة وهي فعيلة بمعنى مفروضة من الفرض مفروضة من الفرض يعني بكلمة أخرى هي بارك الله فيكم المواريث وهو القطع وخصت المواريث باسم الفرائض طبعا اللي يسمع اليوم باب الفرائض ماذا يظن مباشرة يظن أن الفرائض بمعنى الفرض يعني اللي هو مثل الصلاة الزكاة وكذا يا أخوة الفرائض لم يقل أهل العلم الفرائض بمعنى التقدير بمعنى التقدير وهو النصيب المقدر للوارث النصيب المقدر للوارث قال هنا المؤلف الفرائض جمع فريضة وهي فعيلة بمعنى مفروضة من الفرض وهو القطع وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى نصيبا مفروضا أي مقدرا معلوما وقد وردت الأحاديث كثيرة في الحث على تعلم علم الفرائض وورد أنه أول علم يرفع ورد أنه أول علم يرفع فلذلك بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تعلم هذا العلم واليوم إذا نظرنا إلى حال المسلمين سنجد أنه قد ما تجد في المليون مسلم واحد يعلم علم الفرائض، بل أقول يقينا أنه بالعشرة مليون ما تجد. قد تجد بلدا كاملا ما فيهم اثنين يعرفوا علم الفرائض بشكل جيد. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. كابيتل 26 باب الفرائض. الفرائض بدوتت دي دي بشتمتن منجن دي ففلكتتن بشتمتن منجن بس بدوتت دس ده ما خم فيها كمبلتسيطة بس بدوتت ارب ارب انتايلي ارب انتايلي. الفرائض بندو دس فيوس الفرائض تديك ما صفت اها ده ما عندي ففلichtungen دي فلichten في جبيت وفاستن وذكاء وحج. نعم الفرائض الإسلام ينزف الفرائض دس بدوتت بتي سألت ما نعم تشاهد إن شاء الله. الفروض الفروض دس دي فلichten الفرائض دس دي أرب أنتايلي. والله سبحانه وتعالى ذا دس من دين أرب دين das gibt, was sie von Anteil haben. Das ist Pflicht von Allah subhanahu wa ta'ala an euch für bestimmte Mengen oder bestimmte Anteile. Deshalb die Anteile, die sicher verpflichtet sind, das ist von Allah subhanahu wa ta'ala, der hat uns verpflichtet, diese Anteile an ihre Leute weiterzugeben. Und dieses Wissen ist sehr wichtig. Dieses Wissen ist sehr wichtig. Und der Prophet Muhammad Sallam hat uns erklärt und befohlen eigentlich, dass wir dieses Wissen lernen. Und heutzutage definitiv könnte man sagen, du findest pro Million Muslime, pro Million, ich rede nicht von 10 oder 20, pro Million findest du keine zwei Leute, die dieses Wissen kennen. In Deutschland, ich werde sagen, eventuell, Allahu a'lam, ich kenne nicht alle Leute, die in Deutschland leben, alle Muslime, aber ich werde sagen, vielleicht Leute, die man sozusagen wirklich, wie sagt man? An der Hand zählen. Es gibt vielleicht Leute an der Hand zählen, die so eine Ahnung von diesem Wissen haben. Und das ist ein Wissen in der Religion, was sehr wichtig ist. Und es gäbe Überlieferungen, dass das erste Wissen, was aufgehoben wird, dass die Leute das nicht mehr wissen, das ist dies Erbrecht und Erbanteile. Und heutzutage, was ist für die Leute Erbe? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ya akhwa, kana al-Arabu fil jahiliyya yuwarrithuna al-rijal duna al-nisa والكبار دون الصغار يرحمك الله. كان العرب في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار. فأتى الشرع في المواريث بحقوق الناس سواء كان نساء أو صغارا، فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه. In der vorislamischen Zeit, in der vorislamischen Zeit, in Jahiliya Zeit, haben die Araber den Frauen keine Erbanteile gegeben. Und die Erwachsenen haben die Erbanteile von den Kindern weggenommen. Also du bist erwachsen, du bist ein Mann, du nimmst das Vermögen, Erbanteil von den Frauen und von den Schwächeren oder von den Kindern. Aber der Islam kam, damit jeder sein Recht bekommt, ob das eine Frau ist oder ein Kind ist, und jeder bekommt sein Recht, nicht mehr und nicht weniger. Und deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala uns Erbrecht im Koran herabgesandt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns das erklärt, damit jeder seine Rechte bekommt. An Ibn Abbas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Alhiqu al-fara'id bi ahliha, fama baqiya fahuwa li awla rajul dhakar." Muttafaqun alayh. الفرائض في القرآن منصوصة لأسباب الإرث، وأسباب الإرث تبعوا أسباب الإرث النسب، الولاء والنكاح. النسب يعني القرابة، الولاء اللي هو أن الإنسان إذا كان له عبد مثلا أو كان له مولى فهو أولى به من غيره، والنكاح إنسان تزوج من قوم والمرأة والرجل يصبح بينهم على بالرغم ما في بينهم قرابة ولا نسب، إنما النكاح. فهذه هي بارك الله فيكم تسمى أسباب الإرث في الإسلام. وأما الفروض الموجودة قيل أنها ست: النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف يعني فيما ناس تأخذ من التركة النصف، وفي نصف النصف أي الربع، ونصف الربع أي الثمن، ثم الثلثان ونصفهما نصف الثلثان نصف الثلثين ونصف نصفهما. هذه هي المستحقة في كتاب الله. ألحق الفرائض بأهلها أي بمستحقيها، فإذا ما بقى ألحقتها وما بقي أحد، فالرجل الذكر أولى بعد أهل الفرائض. إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد، فإذا استووا اشتركوا. وأما الأمور الثانية اللي فيها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قضاء فانتهينا منها. أما إذا ما بقي يعني مثل الأخوة والأخوات والأب والأم والجدة والجد وكله ما بقي عنده أحد، فبقي شيء من التركة، أنت عطيت أهلها وبقي شيء من التركة، فالأولى رجل ذكر، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. ابن عباس رضوان الله عليه زاكت ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت جبت دن إرب gib die Erbanteile ihren oder den Leuten, die Anteil davon haben, also die Leute, die das Verdien beanspruchen, gibt die Anteile oder die Erbanteile den Leuten, die das beanspruchen. Und wenn etwas bleibt, dann eine männliche Person. Also der bekommt das, eine männliche Person, was übrig geblieben ist. Muttafaqun alayh. Das war Al-Bukhari Muslim. Barakallahu fikum. Im Koran, wir haben natürlich Gründe, oder in der Religion, wir haben Gründe, oder wir haben, sage ich, Regelung, wer Erbanteile bekommt. Und die Erbanteile, die sind durch drei, sage ich jetzt, Gründe. Erstens Verwandtschaft. Das heißt, wenn der Verstorbene Verwandter von den Leuten ist, dann bekommen sie Anteile. Zweitens Al-Wala. Was bedeutet Al-Wala? Al-Wala auf Deutsch können wir das nicht bringen, aber deshalb erkläre ich, was das bedeutet. Das bedeutet zum Beispiel, eine Person hat Sklaven gehabt und diese Person hat die Sklave befreit. Der Sklave hat keine Familie. Deshalb, der Befreier hat das Recht, die Erbe zu bekommen. Oder zum Beispiel, eine Person ist einem Stamm zugehörig geworden, ohne dass er zum Stamm gehört. Und er hat keine Familie, er hat keine Leute. Diese Leute sind eher die Leute, die von seinem Erbanteil bekommen. Das zweite. Drittens, Heirat. Heirat. Also wenn ein Mann eine Frau heiratet, obwohl sie nicht verwandt sind, aber dann gibt es zwischen ihr und ihm Regelung, wie sie die Erbanteile bekommen im Fall des Sterbens vom Mann oder von der Frau. Das sind die Gründe in unserer Religion, diese drei. Es gibt keine andere. Jetzt, wenn man diese Gründe ausschöpft, und da bleibt noch Vermögen, dann sucht man nach dem Nächsten zu diesem Mann von Verwandten, und der bekommt das Anteil, und wenn das ein Mann ist, dann ist das eher ein Mann. Und da gibt es Regelung dazu. Das bedeutet, im Islam ist die Sache so. Es gibt Leute, die die Hälfte bekommen des Vermögens eines Verstorbenen. Wenn jemand stirbt und der verlässt Vermögen, dann gibt es Leute, die Erbe bekommen. Es gibt Leute, die von der Erbe die Hälfte bekommen. 1:2. Dann, zweitens, es gibt die Hälfte von der Hälfte. Das heißt Viertel. Es gibt Leute, die bekommen Viertel als Anteil. Es gibt andere, die bekommen Achtel. Achtel. Es gibt Leute, die zwei Drittel bekommen. Leute, die die Hälfte von zwei Drittel bekommen. Und die Hälfte von der Hälfte. Das sind sechs. Nochmal. Hälfte, Hälfte von der Hälfte, Hälfte von der Hälfte von der Hälfte. Das heißt, wir können das so machen, halb, Viertel und Achtel. Die sind die ersten. Drei. Dann zwei Drittel. Dann zwei Drittel durch zwei, wie viel sind das? Ein Drittel. Ein Drittel, ja, Entschuldigung. Ein Drittel und Sechstel. Das sind Barakallahu fikum. Das sind die sechs Möglichkeiten, die wir im Islam haben. Das sind die Anteile. Wenn jetzt etwas davon bleibt, der hat das bekommen, der hat das bekommen, aber es bleibt noch etwas, dann sucht man nach den Verwandten von dieser Person oder nach Nächsten zu ihm und die bekommen ihr Anteil, und wenn das ein Mann ist, dann wird er bevorzugt. Nicht, weil wir keine Gleichberechtigung haben, nein, sondern weil bei einem Mann die Aufforderungen bezüglich eines Mannes sind mehr als einer Frau. Allah Ta'ala ala wa'ala. Und hier muss man aufpassen, Barakallahu fikum, in unserer Region, die Frauen bekommen mehr als die Männer in 9 Fällen. Das heißt nicht, wie manche denken, der Mann bekommt immer mehr als die Frau. Das stimmt nicht. Es gibt in manchen Fällen, in 9 ungefähr, dass die Frau bekommt mehr als der Mann. Das heißt, manchmal bekommt der Mann mehr, manchmal bekommt die Frau mehr, und manchmal bekommen sie das Gleiche. Ja, manchmal das Gleiche, manchmal mehr. Deshalb soll man aufpassen. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه الحديث عند البخاري ومسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم هذا عليه جماهير أهل العلم وخالف منهم بعض أهل العلم أنه يرث المسلم أن المسلم يرث الكافر وليس العكس. المسلم يرث الكافر وليس العكس. واحتجوا بحديث معاذ: الإسلام يزيد ولا ينقص، ولكن هذا الحديث ضعيف، أخرجه أبو داود. فذاك يا أخوة الصحيح. طبعا حاول شيخ الإسلام أن يقول نعم المسلم يرث الكافر، ولكن يا أخوة لا توارث بين أهل ملتين، وهذا حديث سيمر معنا، هذا حديث سيمر معنا، لا يتوارث أهل ملتين، يعني أهل دينين ما فيهم توارث، ورث إرث. أما إذا كانت وصية فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. الحديث واضح، بارك الله فيكم. حديث أخت ولد أن أختش أسامة بن زيد رضوان الله عليه تسيلت استقفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت ein Muslim bekommt kein Erbanteile von einem Kafir und ein Kafir bekommt kein Erbanteile von einem Muslim. Ein Muslim bekommt kein Erbe von einem Kafir und ein von einem Muslim. Wer ist der Muslim? Der Muslim ist derjenige, der bezeugt La ilaha illallah Muhammad Rasulullah und der betet in Richtung Mekka und der bestätigt, was im Islam ist. Besteht der Koran und Sunna und so weiter. Ein Kafir ist derjenige, der die Wahrheit verleugnet und den Propheten Muhammad s.a.w. verleugnet, den Koran verleugnet, und derjenige, der kein Muslim ist, allgemein. Aufpassen, damit wir verstehen, wer Muslim, wer Kafir ist. Ein Muslim darf nicht von einem Kafir Erbe nehmen und umgekehrt nicht. Das ist die Ansicht von den, sage ich jetzt, 99% der Gelehrten des Islam. Es gibt aber einige, die gesagt haben, ein Muslim darf von einem Kafir erben, aber nicht umgekehrt. Und da hat man ein Hadith gebracht, der Islam wird mehr und nicht weniger. Das ist, ein Muslim darf nehmen, aber der darf nicht ihm geben, wenn der andere. Aber diese Überlieferung ist schwach, das ist bei Abu Dawud, seine Überlieferung von Mu'adh. Und weil das schwach ist, dann bleibt man, barakallahu fikum, dann bleibt das dabei, dass man sagt, es gibt kein Erbeanteil. Verteilung zwischen zwei Religionen. Das heißt, ein Mann ist Muslim geworden und sein Vater ist kein Muslim. Dann bekommt er keine Erbe von seinem Vater. Der Vater ist Muslim geworden und der Junge ist kein Muslim. Auch das gleiche. Darf man nicht. Das ist Erberecht, Erbanteil. Aber wenn das Testament ist, das ist was anderes. Al-Wasiyya, in unserer Religion, es gibt Unterschied zwischen Wasiyya und es gibt Unterschied zwischen Wasiyya-Testament und Erbrechtanteil. Das ist so, aufpassen. Da müssen wir unterscheiden. Aber in unserer Religion ist die Sache so, zwei Angehörigen, zwei Religionen dürfen voneinander nicht erben und dürfen einander nicht beerben. Allah ta'ala ala wa alam wa salli lahum an nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sima kathira. Subhanak Allah bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Weil ich habe einen Vergleich gefunden. Von dem einen habe ich bekannt gemacht, von dem einen habe ich nicht gefunden. Er hat sich nicht gemeldet. Und nach zwei Jahren kommt er. Dann gibst du ihn. Ja, du sagst ihm, ich habe das gefunden, ich habe ein Jahr auf dich gewartet, ich habe das nicht gefunden. Und deshalb gebe ich dir einen Raten oder gebe ich dir zurück. Also bin ich trotzdem verpflichtet. Natürlich, weil das sein Vermögen ist nicht da. Deshalb sagen manche Gelehrten, nimm das nicht. Damit du das nicht sozusagen vertreten wirst oder verantworten wirst. Hey. الله أكبر لا إله إلا الله Das ist was anderes. Dann deine Erbenden müssen das machen. Okay, liebe Brüder und Schwestern im Internet, inshallah, ihr macht weiter mit Abu Jamal. Subhanakallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.